Nicht schon wieder durchs Intro labern. Nein, nein, bitte nicht. Das machen nur die absoluten Nicht-Profis. Wir machen sowas gar nicht. So durchs Intro labern, das ist nicht unsere Welt. Wir sind Profis. Ganz genau. Wir haben uns ja gar nicht in die Tüte, sowas zu machen. Nee, wir sind nicht so. Willkommen bei der nicht ganz so ernst gemeinten Satire-Sendung mit außergewöhnlich niedrigen Ansprüchen an journalistischer Qualität. Deshalb habe ich mich beim Christian eingeladen, mit dem ich mich heute wieder zusammensetze, um unsere Identitäten abzugleichen. Das heißt, alle zwei Wochen gleichen wir unsere Meinungen zu tagesaktuellen Themen ab. Willkommen beim Weichspüler. Hallo Christian, sag mal, wie spät ist das eigentlich? Hallo Björn, 22 Uhr. So der Running Gag von gestern irgendwie. Oh, ich bin irgendwie noch nicht so ganz fit. Gestern liegt mir noch so ein bisschen in den Knochen. Ja, also bei mir geht's mittlerweile wieder. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie in so ein Wurmloch geraten oder so. Komm am Ende nicht mehr hoch. Gut gezaubert gestern Abend. Ja, war ein schöner, netter Abend. Na, und mittlerweile scheint wieder die Sonne. Ist wieder hell draußen, ne? Ja, ist wieder hell draußen. Eigentlich viel zu hell. Ja. Deswegen sind wir ja auch in deinen Keller geflüchtet. Genau, der Abend, der war einfach zu gut, dass wir den Podcast jetzt ein bisschen verschieben mussten. Ja, wir wollten ja eigentlich gestern Abend schon aufnehmen, ne? Genau, um 22 Uhr. Und da haben wir uns dann einfach gedacht, okay, dann machen wir es am nächsten Tag um 22 Uhr mittags. Genau, ist ja jetzt auch 22 Uhr. Ja, heute wollen wir ja mal uns so ein bisschen zeitlich fixieren, ne? So 90 Minuten. Ich habe Reaktionen gekriegt auf unseren letzten Podcast und die waren im Allgemeinen so nach dem Motto, nee, 3,5 Stunden tue ich mir gar nicht erst an, ich fange gar nicht erst an zu hören, das dauert mir eh viel zu lange. Also ich fand das gut. Ich fand den auch gut, ich habe den gerne nochmal nachgehört. Ja, ich auch. Und das war auch ein schöner Podcast, also man sollte sich den Weichspüler 5 doch nochmal reinziehen, auch wenn da 3,5 Stunden sind, das ist ja das Schöne am Podcast, man kann ja jederzeit stoppen, einfach anfangen, ne? Und dann so, genau. Wenn man dann sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, stoppt man und irgendwann hört man dann weiter. Tut euch das mal an, nehmt euch alle Zeit der Welt und hört euch mal diese 3,5 Stunden an. Öfter mal bei Einschlafen. Und wieder aufwachen. Ja. Und weiter wenn's den Weichspüler hören. So Mittagsschläfchen, so für eine Stunde, so einschlafen mit Weichspüler, aufwachen mit Weichspüler. Ja, das ist so eine schöne Vorstellung. Das ist auch wieder wie so ein, na, Wurmloch. Und dann müsst ihr das in unsere Kommis dann reinschreiben und euer Erlebnis mal berichten. Wie ist es mit dem Weichspüler einzuschlafen und aufzuwachen mit unseren schönen Stimmen. Das wäre doch eigentlich eine tolle Geschichte, mal hinter so einem 24-Stunden-Podcast zu machen. Weil dann hast du auf jeden Fall so 2 Schlafphasen schon abgedeckt. 24 Stunden Podcast mit Livestream. Ja, das wäre doch was. Das, ja, wenn ihr da Bock zu habt, dann schreibt uns das in die Kommentare und wir überlegen uns die ganze Geschichte. Ich überlege mir schon mal den Aufbau, wie man sowas realisieren könnte. Ich denke da so an 2 Potter Potties. Ne? Kennst du diese Campingklos? Diese Chemieklos? Auf denen man sich dann so hinsetzen kann. Nee, ich finde also bei 24 Stunden, wir müssen schon mal direkt im Mo festlegen, Pausen müssen da doch schon erlaubt sein. Ja, so 2-3 Minuten. Ja, so Pinkelpause und so. Ja, aber einer muss dann immer noch weiterreden. Und der andere darf dann mal ganz schnell so rausrennen. Aber braucht man ja nicht häufig, wenn man den Potter Potty hat. Aber keine Musik zwischendurch. Ja, warum denn eigentlich nicht? Geh mal. Ja, geh mal nach Hause. Geh mal pinkeln. Pinkelmusik. Ja, also ich merke schon, das wird heute eine sehr, sehr lustige, abwechslungsreiche Sendung. Mozarts kleine Bachmusik oder so. Das Wasser plätschern. Also ich merke schon jetzt, der Einstieg in unser schönes Potpourri wird gleich ganz schön schwer. Ja, ich versuche die ganze Zeit irgendwie ein Wurmloch zu nennen und du reagierst nicht. Ah, Wurmloch. Wurmloch war jetzt schon 2-mal dein Stichwort. Ja, wir wollten ja eigentlich erstmal anfangen, über 2 weiße Flecke auf dem Begleiter von Pluto zu sprechen. Gut, schön, toll. In meiner Reihenfolge ist Wurmloch, oh nee, gar nicht wahr, du hast recht, 2 weiße Flecken. Ich muss nach oben scrollen. Dann konnte das natürlich auch nicht funktionieren mit meiner Überleitung. Lass uns über weiße Flecken sprechen. Weiße Flecken auf Zwergenplaneten und nicht auf Bettlaken. Ja, okay. Wir haben ja Mittags. Das ist ein Kinderhörspiel. Das ist ein Kinderpodcast. Obwohl, der ist ja mit einem Explicit-Tag versehen bei iTunes. Ja, siehst du, dann können wir auch über alle Themen dann reden, auch über Weichspülerflecken auf dem Zwergenplanet und genau. Wix-Flecken auf dem Bettlaken. Du hast ein Piepwort gesagt. Nee, es gibt ja auch Wix als Dienstleister für Webseitenerstellung. Genau, genau. Und da denke ich immer so, Squarespace und okay, Wix dir meine Seite zusammen. Drecksau. Da schwimmt so viel Seriosität mit, ne? Ja, so eine Pornoseite bei Wix erstellen. Ja, ja, ja. Hast du dir Wix schon mal genau angeguckt? Also ich nicht. Doch, ja, ich habe mir die angeguckt, zusammen hier mit dem Boschi. Ja. Boschi hat jetzt eine Wix-Seite. Ja, die ist aber cool. Die Hauptsache funktioniert. Die haben echt coole Templates und funktioniert. Ja. Und auf Deutsch. Ja, Hauptsache läuft. Ja. Also wer Webseiten cool bauen will, auf Deutsch, kostenlos bei wix.com kann man sich da anmelden. Und wer geile Webseiten bauen will und nicht kostenlos, der nimmt squarespace.com. Die sind richtig cool. Und jetzt zu was völlig anderem. Weiße Flecken auf Zwergenplaneten. Ceres, dieser kleine Jupiter. Ich bin ja der absolute Weltraumfan. Na, das ist natürlich total cool, wenn du dann so eine Meldung dann irgendwie liest, da ist jetzt schon wieder so eine Sonde irgendwo am Rande des Sonnensystems und schwirrt da rum. Am Rande der Mitte des Ruhrgebiets. Genau, genau. Ja, und ist jetzt mittlerweile da am Zwergplaneten Pluto und seinem Begleiter Ceres angekommen und hat dann da irgendwie so zwei oder mehrere merkwürdige weiße, helle Punkte fotografiert auf der Oberfläche. Und kein Mensch weiß, was das sein soll. Die sollen irgendwie so 330 Kilometer Durchmesser haben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die dann Bilder analysiert. Wobei ein Pixel 4 Kilometer Abstand bedeutet, also auf 4 Kilometer Genauigkeit können die da wohl fotografieren. Und dann haben die ausgerechnet, ein so ein Punkt hat ungefähr 330 Kilometer Durchmesser. Schon krass. Weißt du, was jetzt peinlich wäre? Und der soll richtig, richtig hell sein? Ja. Weißt du, was jetzt peinlich wäre? Wenn da Außerirdische wohnen, die uns Lichtsignale geben. Nee, wenn das so Hot Pixel wären. Und keiner von denen merkt's. So komisch, ist ja immer an der gleichen Stelle. Ja, aber die Kameras, die fliegen ja. Das kann ja nicht sein, dass das immer an der gleichen Stelle. Also wer jetzt nicht weiß, was ein Hotpixel ist, das ist so eine kaputte Stelle auf dem Bildsensor von so einer Digitalkamera und die Hotpixel sind immer weiß auf dem Bild. Ja, und Deadpixel sind halt schwarz. Ja, genau. Ja, und das wäre natürlich dann ultra peinlich, wenn dann hinter so ein NASA-Wissenschaftler, nachdem er 2 Millionen US-Dollar verbraten hat, dann hinter so ein Gutachten niederschreibt, es waren 2 Hotpixel. Ja. Ja, aber jetzt kann man ja echt so gespannt sein, also wenn es jetzt keine Hotpixel waren, was sich denn dahinter... Was ist das denn dann? Also, die haben ja, glaube ich, schon so vermutet, so Vulkane... Obwohl. Woraus besteht Ceres? Weiß man das? Stein. Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat das eine Atmosphäre? Ja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Sieht mir nicht danach aus. Ist ja so ein bisschen mondmäßig. Und die wollen ja jetzt erstmal so analysieren, wie das da aussieht, ne? Weil Pluto konntest du ja bis jetzt immer nur über ganz, ganz gute Teleskope irgendwie so einigermaßen erkennen und bleibt natürlich dann so geheimnisumwittert, wie dann so ein Himmelskörper dann auch aufgebaut ist. Ja, mit diesen Sonden können die ja echt extrem nah ran. Das haben wir ja jetzt bei Philae gesehen. Ja. Ne, was die da, ist ja der Hammer, was die für Aufnahmen da bringen. Ja, weißt du musst ja auch mal so überlegen, die schießen so ein Dingen da los und berechnen quasi 10 Jahre im Voraus so diesen Kurs, den das Ding nehmen muss, um dann dahinter anzukommen. Und das Geile ist, das kommt sogar an. Na, das stimmt dann wirklich so auf einen Millimeter und dann kommt irgendwie da so ein Asteroid oder was angeflogen und da landest du mal so eben ein Roboter drauf. Ist schon wirklich krass. Ja, das ist schon Mathematik, die begreifen auch wir nicht mehr. Ja, ist schwierig, ne? Also irgendwo, überleg doch mal, ich sag mal, gerade so astronomiemäßig, da baut ja alles so auf Mathematik auf. Du guckst dir Sachen an, die so 13 Milliarden Jahre entfernt sind, ne, und so lange war das Licht unterwegs, bis es dann hier ankommt und du dir angucken kannst. Ja, und dann jagen die da durch irgendwelche Messgeräte und können sagen, ja, das Objekt ist ungefähr so und so groß und besteht da und daraus und daraus können wir jetzt das und das ableiten. Da habe ich ja auch mal in dem Blog so einen Beitrag gebracht, da kann man in Lichtgeschwindigkeit von der Sonne wegfliegen. Hattest du dir den mal angeguckt? Nö. Da gibt's ein Vimeo-Video, wo dann wirklich ein Photon in Lichtgeschwindigkeit von der Sonne wegfliegt. Und bis das halt hier auf der Erde ankommt, sind 7,5 Minuten vergangen. Ja, das kommt ungefähr hin. Die Zeit braucht das Licht von der Erde bis hier hin. Wenn die Sonne explodiert, das hörst du ja sowieso nicht, aber sehen würdest du dann erst eben in, keine Ahnung, 6-7 Minuten und dann auf einmal Sonne weg. Wir auch weg. Okay, das merkst du ja dann nicht mehr. Nee, ich glaube, da siehst du das auch schon nicht mehr. Das ist schon krass. In dem Moment, wo du das siehst, ist alles vorbei. Dann siehst du noch ein helles Licht und dann pfft, weg. Weißt du, was das Krasse ist? Ne? Also ich liebe ja diese Dokus über diese Themen, ne? Und dann gibt's so ganz komische Gebilde, wie so Magnetrone, glaube ich, heißen die. Oder irgendwie so ähnlich. So ganz, also ja, da sind so alte Sterne, die so ein richtig total mächtiges Magnetfeld haben. Und da haben die dann irgendwie beschrieben, wenn die Dinge auseinanderfliegen, dann sondern die so eine Strahlung ab, dass irgendwie im Umkreis von 50 Lichtjahren quasi so jegliches Leben ausgelöscht werden würde. Das heißt, du musst dir vorstellen, so von jetzt auf gleich, du siehst noch nicht mal, dass da irgendwas ist, so knipst dir einer das Licht aus. Das ist ja das Problem, was uns auch jederzeit ereilen könnte, dass halt irgendwo ein Planet oder ein Stern erlischt. In dem Moment, wo der erlischt, dann kommt ja links und rechts oder oben und unten so ein Strahl raus. Ja, und der kann uns jederzeit treffen. Das kann auch keiner vorausberechnen. Nö. Die kommen ja dann irgendwann so angerast und dann zack. Der ist auch nicht breit, der Strahl. Bist du gerüstet? Ein paar Planeten ja, breit und dann, ne? Ja, alles, was ein Weg ist, wird dann. Strahl von so einem schwarzen Loch. Aber ich sag mal, es gibt ja auch andere Dinger, so diese ganzen Gamma-Blitze und so, die da irgendwie so sind. Und wenn du dann eben halt in diesem Fenster drin bist, was so an der Erde so vorbeigeht oder so, dann kannst du das ja auch eben halt messen. Und führt dann eben halt zu ein bisschen mehr Strahlung. Strahlenbelastung. Musst du eben halt so Sonnenschutzfaktor Millionen oder so nehmen. Oder am besten gar nicht mehr aus dem Haus rausgehen. Nee, direkt in so einer Bunkeranlage einziehen, so 100 Meter unter der Oberfläche. Mit Tageslichtlampen, damit du da dein eigenes Gemüse anpflanzen kannst. Genau, und dann lebst du da als Eremit. Ja. Na, sicher vor irgendwelchen kosmischen Strahlen. Muss das Grundwasser noch Problem noch ein bisschen beseitigen, ach ja, so 100 Meter unter der Erde. Alles gefiltert, getan, gemacht. Ja, hast zumindest auf jeden Fall schon mal frisch Wasser. Ja. Wenn dann überhaupt noch Wasser existiert, ist die Frage. Aber die Menschen, die sind ja nun mal Forscher, die wollen wissen, was da los ist. Und da muss man sich eben halt oben auf der Oberfläche aufhalten, um sich das alles immer anzuschauen. Ja. Na? Und wenn man da richtig weit guckt, sieht man schwarze Löcher. Dann sieht man, ja, man sieht die ja eben halt nicht. Man kann die nur berechnen, man kann sich vorstellen, dass es da welche gibt. Also, du musst quasi so spezielle Verfahren anwenden, um das Umfeld von so einem schwarzen Loch dann irgendwie so abzubilden, dass du daraus dann das schwarze Loch dir errechnen könntest. Wird ja aktuell gemacht, also da wird seit Jahren schon so ein schwarzes Loch vermutet wird. Wird quasi dieser Bereich gescannt und dann immer wieder, ich sag mal, vermessen und jetzt kommen noch so mehr Teleskope dann dazu, die dann dazu geschaltet werden und jetzt wird die Auflösung von diesem Bereich immer besser. Ja, und dann wollen die sich quasi diesen Ereignishorizont von so einem schwarzen Loch dann errechnen, damit man sich das dann eben halt so anschauen kann. Also dann hättest du das erste Mal ein schwarzes Loch visualisiert, richtig. Schon total interessant. Ja, da muss die Auflösung halt groß genug sein und der zeitliche Faktor. Ja, die schalten ja so ganz, ganz viele Teleskope dann zusammen und dann steigt dadurch eben halt die ganze Auflösung. Ist total komplizierte Technik, aber faszinierend, was die sich da immer so einfallen lassen. Dann sitzen die irgendwo in der Wüste da, wo wirklich die Luft klar ist und kein Mensch hinkommt und dann richten die Teleskope dann nach oben und dann, ja, kriegen die sowas raus. Ja, ist cool, was die so alles können. Spock wäre stolz. Spock wäre stolz, ja. Ist das nicht traurig? Ach man, ja, Spock ist tot. Faszinierend. So, den meintest du, ja, ich habe ja, nicht aufgepasst. Leonard Nimoy ist leider verstorben. Einer meiner Helden der Kindheit. Als Spock in Star Trek bekannt geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nie so viel Star Trek geguckt. Nur die erste Folge, wo der halt auch bei war. Und danach, als dann die erste Staffel sozusagen. Und danach, als dann irgendwie Raumschiff Enterprise war das mit Spock. Und als dann nicht mehr Raumschiff Enterprise hieß. Ja, also Next Generation kam. Habe ich dann schon nicht mehr geguckt. Aber Spock war cool, ja. Ja, also die Classics, die gucke ich mir immer ganz gerne an. Also ja, ist immer so ein Stück Kindheit. Und es war eben halt faszinierend. Also für mich war es wirklich nur Kindheit. Ich habe das nie danach nochmal geguckt oder so, ne? Das war. Es läuft sogar aktuell immer mal wieder. Und dann gucke ich mir so die alten Folgen an und dann denkst du so, mein Gott, so alles in Bonbonfarben, diese bunten Kostüme, dann, wenn die auf diesem Planeten waren, diese Kulissen aufbauten, so in den buntesten, peppigsten Farben. Und was die teilweise für Requisiten hatten, das war ja auch lustig. Ja, irgendwelche Haushaltsartikel, die dann umgesprayt haben. Und so. Ja, total klasse. Na, also war schon, aber die waren ihrer Zeit voraus. Ja, auf jeden Fall. Also die haben so Sachen wie Beamen und diesen Kommunikator. Ne, das ist ja heutzutage ein iPhone, ja, oder ein Smartphone. Ja, ne? Ja, genau. Ich sag mal so das alte von Motorola, dieses Razer. Ja, sah doch voll original aus, wie so ein. Ja, gut, das ist ja nach dem Star Trek-Ding auch designt gewesen. Aber die Funktionen, die halt so ein Ding konnte, oder so ein Kommunikator konnte mit Videotelefonie und so, das hast du ja heutzutage wirklich, ja, ne? Und einen Replikator hast du ja auch. Ja. Ne, so ein 3D-Drucker ist ja ein Replikator. Genau. Ja, und es gibt ja mittlerweile selbst so Modelle, wo die dann so Nahrungsmittel schon auch drucken können. Da gibt's faszinierend. Schon, ja, da gibt es echt Experimente. Ne? Dann wird so eine Art Grundmasse genommen, die dann mit Farben und Geschmacksaromen versehen wird. Und dann kannst du irgendwelche Gebilde drucken, die dann Fischstäbchen oder nach Erbsen schmecken. Ja? Ist doch cool. Ja, dauert auch nicht mehr lange. Und du hast wirklich, was habe ich heute gelesen? Ein Chinese hat ein dreistöckiges Haus mit 1100 Quadratmetern gedruckt in 2 Tagen. Das ist cool. Na, ja, gedruckt. Und dann hast du ein Plastikhaus. Druck mir mein Haus, ja. Hast du so ein Feuchtraumbiotop, so wie heißen die Dinger? Nasszelle. Ja, ich habe ja mal irgendwo gehört, es gibt irgendwie so eine Billighotelkette und dieses ganze Hotelzimmer ist mehr oder weniger aus Plastikelementen aufgebaut. Und dann kannst du so quasi mit einem Druckreiniger durchgehen, wenn der Gast dann so abhaut, ne? Holst die Matratze raus und dann statt zu saugen, erstmal schön mit dem Durchkärchern, ne? Ja. Dusche und so ist auch alles direkt alles in einem drin, habe ich auch mal gesehen. Sieht ziemlich organisch aus, die ganze Geschichte, so ja, ziemlich rund und organische Form. Gut zu reinigen. Ja. Also Anwendungsgebiete gibt's da genug. Mit so einem 3D-Drucker sich ein Haus drucken aus Plastik, kannst du die Wand voll kotzen. Ja, und dann brauchst du nur trocknen lassen, Spachtel, wegfegen, fertig. Ist hygienisch. Oder mit dem Hochdruckreiniger durch. Ist ja, nur blöd, immer die ganzen Teppiche vorher raus und die Couch raus. Die kannst du ja sogar auch noch aus Kunststoff machen oder so. Ganz outdruck. Kunststoffteppiche. Kunststoff. Kunstrasen. Pass mal auf, jetzt mache ich was, ne? Du druckst dir Kunstrasen. Ja, pass auf, du druckst dir Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Oh, das habe ich eine geile Verbindung zur letzten Folge gemacht. Ne? Also wer sich für Kohlenstoff-Nanoröhrchen interessiert, Kaffee, der muss die letzte Folge vom Beispieler hören. Lohnt sich. Graphen, ja. Ja. Du druckst mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen, druckst du dir deinen eigenen BVB-Fan-Teppich, den du dir vorher aus dem Shop runtergeladen und hast. Und den kannst du dann auch voll kotzen. Brauchst du auch keinen Hochdruckreiniger. Wir haben jetzt gerade sämtliche Zuhörer verloren, die Fans des Fußballclubs sind. Und dafür verlinke ich dann noch ein Video für den BVB. Kennst du dieses Internet-Meme von dem Mexikaner, das Interview, wo der sich so total kaputt lacht und dann wird das immer anders synchronisiert, beziehungsweise anders mit Untertiteln versehen, mit einem komplett anderen Zusammenhang. Und da habe ich halt eingefunden, so, der geht dann über Schalke und dass die Schalke, der lacht sich voll schrottig. Das ist total lustig. Ich habe eh nichts mit Fußball im Hut, deswegen mir ist jeder Verein egal, ob ich München nicht. Oder... Fußball ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich guck mal so die WM. Nun, ja, klar, also, da fiebert man mit, das war toll. Da habe ich mir sogar hinterher noch bei der WM die Siegerehrung angeguckt. Da habe ich nicht umgeschaltet. Trainer bei der WM. Lauf! Lauf doch endlich! Bewegung. Den Libuda, der muss den Libuda reintun. Aber weißt du, bei mir hakt es dann aus, wenn ich hier den, was ist das, Abseits, wenn du das erklären musst. Kannst du vergessen. Ja, Leonard Nimoy ist tot, wusstest du das irgendwann schon? Faszinierend. Ja, der Arme. Ich war total traurig. Also für mich war er ja nur mal mehr als jetzt nur Spock. Der war auch Fotograf. Das wussten ja die wenigsten. Das kommt ja jetzt erstmal so raus. Sänger war er auch, ja, ja. Okay, was hat er denn gesungen? Der hat so ein Lied über den Bilbo Beutlin und unter anderem auch gesungen, in quasi im Spock-Outfit. Da war irgendwie so um die Zeit. Und dann hast du ihn da mit so ein paar hübschen Mädels so im 70er-Jahres-Style da rumsitzen und er singt über Bilbo Beutlin. Leider kann ich in diesem Fall Ihrer faszinierenden Logik nicht widerstehen. Ja, er war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Künstler. Und es ist total schade, dass er jetzt auch noch von uns gegangen ist. War nicht der erste, aber er war 82 oder 83, ne? 83, stolzes Alter. Aber ist natürlich immer wieder schade, wenn dann so eine Ikone dann verschwindet. Wenn der jetzt noch ein paar Jahre länger gelebt hätte, hätte der wahrscheinlich in Zukunft mit einer Konos fotografiert. Ja, Konos. Geiles Teil, ne? Ist ganz nett, ja. Also, aber ich habe mir direkt so gedacht, jetzt versucht da einer so auf Leica aufzuspringen. Ich habe so die Befürchtung, dass Leica dann auch irgendwann hingeht und sagt, Leute, nicht mit uns. Was macht ihr hier? Ja, ist ja so ein Ding irgendwie wie mit Apple-Laptops oder so, ne? Ich sag mal, das Design in der Form hast du ja auch nur bei der Marke. Und Leica verknüpft man ja auch irgendwie so damit, ne? So diese Full-Alu-Bodies, ja. und ich sag mal, dieses klassische Design. Ja, und jetzt hast du eben halt von so einem Alternativanbieter eine Messsucherkamera. So in diesem. Mit Vollformatsensor. In dieser, ich sag mal, Leica-Body-Optik. Also sieht ja schon wirklich hammergeil aus. Wirklich gut aus. Richtig, ne? Stylisch. Ja, ja, auf das Wesentlichste reduziert. Ja, echt Minimalismus pur. Ne? Zwei Knöpfe hinten dran. Ja. Zwei Knöpfe hinten dran. Ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt einen Ausschalter hat. Ja, brauchst du heutzutage ja kaum noch. Immer always on. So genau. Nennt's das ja. Ja, immer dabei. Das habe ich aber nicht ganz verstanden mit den Objektiven, diesen M-Mount, ist das nicht der von Leica auch? Das ist der Leica-Mount, ja. Das ist natürlich auch krass, ne? Dann kannst du so die ganzen Leica-Objektive und ja, Zeiss und so weiter, die ja, und über Adapter kannst du alles andere dran machen, ne? Ja. M-Mount-Adapter gibt es ja für Nikon-Objektive und Canon-Objektive und Pentax-Objektive und da kriegst du ja dann alles dran. Und das Vollformat ist, kriegst du auch echt jedes Objektiv, außer hier diese Crop-Format-Objektive dran, ne? Ja, damit könntest du dann immer noch kreativ sein. Hast du eben halt nur nicht die... Hast du eine schöne Vignette. Ja, ist auch nett. Oder crops halt raus. Ja. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Megapixel hat die? 20,3 oder so. So richtig croppen ist dann 20, da ja auch... 21 Megapixel, meine ich. Ja, 20, ja. Ja. Ja, ist doch ordentlich. Auf jeden Fall reicht das. Aber ist auch immer wieder schön, dass du so auch alternative Anbieter hast, die einfach mal so ein... Ich sag mal, ein bisschen auf die Art dieser Fotografie auch dann mal, ich sag mal, sich einlassen, ne? So eine Messsucherkamera ist ja nun mal was anderes als so eine aktuelle Spiegellose oder eine Spiegelreflex, wie man so kennt. Das Fotografieren ist ja komplett anders. Ja, du hast ja auch mit meiner Minolta so ein bisschen rumgespielt, die ja auch manuell fokussiert werden muss. Da ist ja vom Prinzip her mit dieser Bildverschiebung, die hast du ja auch in diesem Kreis. Das hast du ja auch in der Messsucherkamera, nur halt wesentlich weiter noch, nämlich über das ganze Bildfeld. Mhm. Aber wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, wenn man einmal weiß, wie das funktioniert, dann will man eigentlich auch gar nichts anderes mehr haben als manuelles Suchersystem. Ja, das hat eben halt so ein paar Vorteile und ja, das ist eben eine andere Art der Fotografie. Also meines Erachtens ein bisschen bewusster. Ich habe mal vor 2 Jahren so eine Leica M Vorserienmodell in der Hand gehabt, also die Monochrom. War meine erste Leica Rangefinder und das war schon echt ein cooles Teil. Und wenn die sich so anfühlt wie so eine Leica und nicht nur so aussieht, also wenn die jetzt nicht so super leicht ist, sondern auch ein bisschen Gewicht mit sich bringt und die Sachen, die Spezifikationen, die sie da vorgeben, auch wirklich einhält, dann könnte das ein geiles Teil werden. Was mich so ein bisschen stört, ist so die Empfindlichkeit des Sensors. Das geht nur bis ISO 4000 und das finde ich schon sehr wenig. Ist jetzt heute nicht mehr so Stand der Technik, nee. Ne? Also du bist ja schon so ISO-Monster gewöhnt. Entschuldigung, ISO 6400 meine ich natürlich, ne? Ja, aber ich sag mal, wenn ich sag mal, so eine übliche DSLR schon irgendwie so jenseits der 100.000 oder so schaffen kann, so im High-ISO-Modus. Sony A7S 4 Millionen oder so. Ja, warten wir einfach da mal wünsch ab. Ich mir ein bisschen, da wünsche ich mir ein bisschen mehr ISO. Ja, also ich glaube, wir müssen da einfach mal schauen, wo die dann auch so von der Qualität her liegt. Aber wenn man mal die ersten richtigen Bilder dann sieht von den Usern. Ne? Hat man da schon Preise? Also ich habe keinen gesehen. Aber ich denke mal, so ein Alternativanbieter wird, denke ich mal, unter den Leica-Preisen liegen. Ich meine, irgendwas von $2000 gelesen zu haben. Weil jetzt, wenn man sich so überlegt, Einsteigerklasse bei Leica für Vollformat ist, glaube ich, mindestens 6.500 €, ne? Nur für den Body. So um den Dreh. Da sind ich habe gerade 3,5 gehofft. Nee, 6,5, glaube ich, für das kleinste Modell. Also die haben da schon die Messlatte echt hochgelegt. Ja, und dann so ein Objektiv dazu. Du bist ja auch nochmal mindestens 2000 los. Für ein vernünftiges, ja. Ja. Aber gut, ich meine, du musst ja jetzt nicht unbedingt die Leica-Objektive dazu kaufen. Ne? So ein Variolux von Zeiss zum Beispiel tät's dann ja auch für etwas weniger Geld. Oder du nimmst halt eine gute Schärfe von einem anderen Hersteller. Ja. Selbst die Chinesen bauen ja recht gute Gläser. Aber das ist ja dann natürlich auch die Sache, du möchtest ja nicht nur einen halben Mercedes haben, du möchtest ja dann so auch den Spoiler noch haben. Klar, macht dich natürlich mit einem Originalobjektiv viel schöner. Wenn du einmal mit Leica jetzt anfängst, dann hast du ja so eine gewisse, ja, ich sag mal, so eine gewisse Einstellung, die du jetzt dann auch mit verbindest. Und ja, dann kannst du auch sagen, okay, komm, dann lässt du das Geld auch noch mit drauf. Und dann bist du wenigstens full Leica. Ja, oder halt full Chronost. Ja, full Chronost. Ja, also auf jeden Fall denke ich mir mal, wenn du auch vielleicht ein bisschen reportagemäßig unterwegs bist, dann hast du dann eine robuste Kamera in der Hand, die auch mal irgendwo gegendongeln kann. Und da fällt dir nichts auseinander. Vielleicht vermackt, aber ich sag mal, das ist eine Alternative zu diesen ganzen Plastikbodies, die es so gibt, ne? Ja, ich habe hier irgendwie was gesehen von Canon, glaube ich. War das nicht auch ein Plastikbody? Einmal bashen. Nein, was machst du denn so? Einen Full Magnesium Body. Was machst du denn so mit deinen Fotos? Wo? Was machst du denn mit denen? Wenn ich die jetzt entwickelt haben möchte oder wie? Was machst du mit deinen Bildern aus deiner Kamera? Die kommen erstmal auf den Rechner. So, und dann bearbeite ich die. Und dann gibt's dann natürlich zwei Wege. Entweder, also wenn du sie zeigen möchtest, dann kannst du sie online veröffentlichen. Wo? Leider immer Facebook und Co. Also diese üblichen Social Media Kanäle. Facebook, Twitter, 500px, genau, genau. Flickr. Ja. Deine eigene Webseite. Auch. Ja, und dann hast du eben halt noch die Chance zu sagen, ich möchte die mal haptisch in der Hand haben. Finde ich natürlich viel, viel besser. Ausdrucken, Fotobuch erstellen. Ja, also ich persönlich gebe die immer, ich sag mal, in ein Labor. Schick die eben halt dahin. Ich habe da einen schönen Dienstleister gefunden, die so verschiedene Papiersorten dann auch anbieten, wo die Sachen auch nicht geprintet werden, sondern noch richtig ausbelichtet. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Also wenn ich da jetzt ein Bild einschicke, Format 20:30 und dann irgendwie ein schönes Porträtpapier oder was gibt's noch, so diesen Metallic-Effekt-Papier, also gibt's so verschiedene, die jetzt so andere Brillanz Leinenpapier, dann, Baumwollpapier und ja. Und dann Chris hat hinterher nach Hause geschickt, packst es aus und merkst dann so, Das ist schon was anderes, als wenn du dir auf dem Bildschirm anschaust und du hast ja auch nur eine Auswahl gemacht. Also das Problem im Internet ist ja, dass so Hinz und Kunz so alle Bilder hochladen. Nach dem Motto, hier, ich hab was, eat this. Und dann gehst du in dieser Bilderflut irgendwie auch unter. Und ich glaube, da muss man sich auch selbst ehrlich eingestehen, wenn man seine Bilder dann auf Facebook oder so stellt. Man achtet nicht darauf, ob du eine Geschichte erzählst, sondern will einfach nur schöne Bilder zeigen. Und das hast du eben halt bei Print damals nicht gemacht. Du hast ja quasi vorher genau auf den Kontaktauszügen angeguckt, was möchtest du wirklich vergrößern und möchtest da vielleicht eine Geschichte mit erzählen, hast die machen lassen und hast dann eine ganz andere Wertigkeit irgendwie. Ja, auch die Wirkung von ausgedruckten Bildern ist ganz anders. Wenn du das gleiche Bild dir auf dem Bildschirm anguckst, von mir aus auch in Vollbildschirmgröße auf einem 40 Zoll Monitor oder du hast halt ein 40x60 in der Hand. Ja. Das ist doch was ganz, ganz anderes, um so ein Bild zu präsentieren. Ja. Ja, aber schnapp dir mal ein Fotobuch, geh in irgendeine Ausstellung oder so und da wirst du direkt merken, du siehst ja eine Essenz von Arbeiten, die dann auch irgendwie thematisch zusammenpassen. Und das ist was ganz anderes, als wenn du jetzt durch die ganzen Facebook-Profile gehst und wirst du zwar jede Menge gute Fotografen dabei treffen, aber die Bilder sagen einem relativ wenig. Meistens sind die ja dann auch aus dem Zusammenhang gerissen, gerade wenn man so in seinem Facebook-Stream guckt, dann kommt halt ein Foto von dem einen, dann kommt ein Foto von dem anderen, dann kommt wieder ein Foto von dem einen, dann kommt wieder ein Foto von dem anderen oder da sind halt noch ein paar andere Statusmeldungen dazwischen, also findet man die nicht immer in so einem Zusammenhang oder sie werden halt gekroppt, dass man sie auch nicht auf Anhieb in voller Größe sieht oder den vollen Ausschnitt sieht oder man hat so Sachen wie Instagram, wo halt eine komplette Bilderflut über einen herkommt, wo halt jedes Bild nur noch ein Bruchteil von dem wert ist, was es eigentlich wert ist. Da finde ich schon so haptische Sachen viel, viel besser. Also gerade bei Facebook nervt mich eigentlich diese starke Kompression. Ja, da sieht ein Bild einfach nicht mehr gut aus. Wenn du da jetzt standardmäßig so ein Bild selbst in hoher Qualität hochlädst, dann siehst du ja hinterher, wird auf einmal total vermatscht und die Qualität lässt da total nach. Und wenn man das Originalbild kennt, ist man dann total enttäuscht. Bei Facebook gibt's so eine Richtlinie. Wenn dein Bild jetzt zum Beispiel, sag ich mal, 4000 mal 3000 Pixel groß ist in Originalgröße und du lädst das dann hoch, dann setzt Facebook seine eigene starke Kompression ein und macht das Bild halt kleiner auf irgendwie 800 mal 600. Wenn du also sowas um die 800 bis 1000 breit und dann 600 bis 800 hochlädst, ist die Kompression von Facebook geringer, sieht das Bild besser aus. Ja, es gibt so ein paar Workarounds, wo du auch irgendwie über PNG-Dateien und einen speziellen Ausschnitt dann erreichst, dass diese Kompression von Facebook nicht stark greift und dann hast du immer auch die beste Ausgabequalität hinterher. Ja, dann kommt das ungefähr dem so nah, was du auf deinem Monitor siehst. Aber gut, ich meine, die arbeiten da ja mit. Ja, aber es läuft auf anderen Portalen einfach besser. Ne? Also jetzt, wenn du jetzt Google Plus nimmst, super Bildqualität. Ja, aber da ist ja keiner. Ja, leider. Bei Google Plus ist ja keiner. 500 Pix ist im Endeffekt meine Foto-Community der Wahl. Also ist doch auch tot. Ja, finde ich eigentlich nicht. Da passiert zu gewissen Uhrzeiten irgendwie was. Also ich habe mal ein Experiment gemacht. Und irgendwie, ich glaube, das ist ja sogar ein Schweizer Unternehmen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, ja. Aber so die Hauptcommunity sitzt einfach in den USA. Und in den USA sind die natürlich zu anderen Zeiten online. Und wenn du da dein Foto so gegen ist immer irgendwo eins. 21 Uhr oder 22 Uhr postest, dann wirst du merken, dass dieser Puls, also diese Frequenz von wie viel Likes du bekommst und Favorites du bekommst, sind ja so zwei Abstufungen, die ist bedeutend höher, als wenn du einfach im Verlauf des Tages einfach mal was postest. Und dann kriegst du natürlich, ich sag mal, ein besseres Feedback einfach daraus. Und du hast natürlich eine schöne Kommikultur da, ne? Also die Bilder werden zwar nicht, ich sag mal, tiefgründig kommentiert, aber wenigstens schönes bekommst du mal, Bild. Ja, du bekommst wenigstens mal ein Feedback. Na, du möchtest ja auch mal hören, so, hey, schön, schöne Arbeit. Faszinierend. Ja, Spock begleitet uns heute durch die Sendung. Ich glaube auch, ja. Ja, nee, klar, du kriegst halt Feedback Und wenn es halt nur irgendwelches ist, ist aber auch natürlich betteln für Likes im Grunde, ne? Ja, bringt dir unterm Strich nichts. Letztendlich hat dir das keinen Auftrag eingebracht oder deine Berühmtheit irgendwie hervorgehoben. Nee, du hast einfach nur ein schönes Bild gezeigt und fertig. Und das geht dann irgendwie so unter und ist nach einer Woche vergessen, wie ja, wenn eigentlich man schon nach ein paar Sekunden. Spätestens, ja. Wenn es einmal irgendwo so in eine Timeline weggescrollt ist, dann findet es keiner mehr und fertig. Oder hast du schon mal auf ein Bild in deiner Timeline, was irgendwie ein Jahr zurückliegt, noch irgendwie ein Like bekommen? Ja, so ganz selten passiert das schon mal. Wenn ja, einer wirklich so auf mein Profil geht und so, dann so das ganze Profil durchblättert. Ein neuer Kontakt, den du gerade bestätigt hast, scrollt einmal durch und macht da ein Like drauf, ja. Aber mehr passiert da auch nicht. Nee, die alten Dinger bleiben einfach alt. Und. Aber ich finde auch, ich sag mal, wenn man das jetzt fotografisch ernst nimmt, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gewerblich wirklich so unterwegs und möchte mich präsentieren und meine Arbeiten zeigen, dann brauchst du eine andere Herangehensweise an das ganze Thema. Und also ich habe jetzt schon mehrfach auch auf Ausstellungen oder so gesehen, dass die Reduktion eigentlich der Schlüssel ist. Also wenn du dich irgendwo präsentierst, dann wirklich mit ganz außergewöhnlichen Bildern, die dann auch Geschichten erzählen. Also die stechen dann immer hervor, bleiben im Kopf und das möchtest du ja quasi erreichen, dass einer sagt, ja okay, was ich jetzt gerade sehe, das gibt mir was. Wie auch immer, positiv, negativ, aber irgendwie bringt dieses Bild eine Schwingung mit. Ein gutes Foto ist ein Foto, was man länger als irgendwie einen Augenblick betrachtet. Ja, was länger eine Wirkung, als eine Sekunde. Was eine Wirkung in einem auslöst, von Henri Cartier-Bresson. Ja. Was so eine Wirkung in einem auslöst, was man kurz sagt, hey, halt mal kurz inne und denk mal ganz kurz nach, was du jetzt hier siehst. Genau. Ne, ich meine, da ist ein Porträtfoto gut geeignet, da ist ein Model-Shooting eher weniger. Ne? Ja, weil ich denk mal, so gerade diese typischen Model-Shooting-Situationen, die kennt man eben halt auch. Klar sind dann hübsche Mädels, hübsche Motive, hübsche Porträts, alles, die sind sehr, sehr gut bearbeitet, die man so findet. Aber die sieht man jeden Tag. Aber da ist halt 500 Pics auch zu mit Ja. Aber dieses Model erzählt ja in dem Moment keine Geschichte. Nee. Das sind langweilige Bilder, ja, die du auch wirklich von der Stange kaufen kannst. Aber genau diese Diskussion habe ich jetzt auch schon letztens in irgendeinem Podcast gehört, wo fast der gleiche O-Ton war. Aber die Aussage ist übrigens. Ja nun mal. Ich nicht übrigens. Nee. Nana. Nee, aber die Aussage ist einfach völlig korrekt. Also die Bilder sind dann einfach beliebig, schön und gut, aber transportieren eben halt nichts. Austauschbar, ja. Macht aber trotzdem Spaß, sie zu fotografieren. Ja, natürlich. Man lernt jede Menge als Fotograf dadurch und man sollte sich da jetzt nicht entmutigen lassen. Absolut. Immer machen, seinen eigenen Stil finden. Einfach vielleicht nur mal überlegen, ob man nicht versucht, auch Geschichten in seine Bilder mit einzubauen. Es gibt ja Fotografen, die können das. Die können auch Modelfotografie mit Geschichte machen. Ja. Und da gibt es auch gerade in letzter Zeit wieder sehr viel, komme ich nochmal auf die geile Sony A7S zu sprechen, mit der man ja ganz andere Fotos machen kann, als das, was man bisher machen konnte. Nämlich bei Nacht fotografieren und man sieht auch wirklich Farben. Hm. Und dementsprechend sind da jetzt Modelfotografen unterwegs, die ihre Models nachts fotografieren und die dann leicht anblitzen und das gibt richtig, richtig geile Bilder, die dann auch noch eine Story erzählen, weil gerade nachts kann man ja schöne, große Stories zum Beispiel erzählen. Schon geil. Ja, ich bin insofern mal gespannt. Jetzt in Kürze mache ich ja meinen ersten Foto-Walk by Night. Na, hier in der Nähe. Und dürfen wir ruhig sagen, in Wesel. In Wesel, ja. 20. März. Um 18 Uhr treffen wir uns am Kornmarkt. Wir werden mal den Termin einfach in den Shownotes verlinken. Ja, Eigenwerbung. Self-Plugging ist immer gut. Aber ja, ich sag mal, da ist ja genau die Herausforderung, einfach zu sagen, okay, du hast wenig Licht. Du bist im Endeffekt in der Stadt unterwegs, die du vielleicht auch in- und auswendig kennst. Oder auch gar nicht kennst. Oder auch gar nicht kennst, aber du bist in einer üblichen Stadtsituation und hast jetzt die Aufgabe, interessante Motive zu finden. So, und in dunklen oder in den Abendstunden fokussiert sich der Blick ja sowieso auf Dinge, die irgendwie beleuchtet sind. Also gewisse Sachen werden einfach hervorgehoben. Ja, und dann kannst du anfangen, ich sag mal, zu spielen. Und gerade im Bereich Porträtfotografie, da werde ich mal so ein paar Experimente machen, auch mit den Teilnehmern, dass man einfach mal zu diesen Schaufenstern hingeht und dann stellst du eine Person daneben und fotografierst ja nur mit diesem Licht, was aus dem Schaufenster rauskommt. Und wenn du das jetzt dann noch in eine Verbindung kriegen könntest, du hast eine Person, die dann irgendwie zu dem Inhalt des Schaufensters noch irgendwie passt, kannst du versuchen, vielleicht noch eine kleine Geschichte zu konstruieren. Ne? Warst du damals dabei, als wir den Fotowalk bei Nacht gemacht haben? Nee, bei dem war ich noch nicht dabei. Da waren die Fotografen nämlich mehr am Fotografieren, als dass sie sich als Model zur Verfügung gestellt haben. Ja, ja, okay, da ist ja, glaube ich, auch ein Bild entstanden, so mit einer Taschenlampe, mit der man dann so einen Schriftzug ins Bild. Ja, da haben wir unser Logo mit Lightscribe gemacht, ja. Ja, ja. Das ist auch eine schöne Technik. Ja, das sind so Sachen, die kannst du halt wunderbar im Dunkeln machen, so Lightscribe. Da jede Menge. Ne? Und ja, wenn du dann noch darüber versuchst, eine Geschichte zu erzählen, umso besser. Ja, wie kommen wir denn jetzt von der Geschichte zur Mauer? Ja, du hast natürlich auch die Möglichkeit, deine Bilder nicht ins Internet hochzuladen. Oder auszudrucken und so zu präsentieren. Nein, du kannst die mittlerweile, wie kann man das denn jetzt sagen, in die Mauer bringen? Du kannst sie offline teilen. Offline teilen, ja. Mit völlig Unbekannten. Mit total dir fremden Leuten. Und du weißt nicht, was damit passiert. Und du weißt auch nicht, welche Viren du dir einfängst. Genau. Und das Ganze passiert in einer Mauer. Ist das eine Grauzone? Weiß ich nicht. Wer übernimmt eigentlich die Störerhaftung? Die Mauer. Die Mörtel-Firma. Derjenige, der das eingemauert hat. Sollen wir jetzt erstmal überhaupt erklären, worum es geht? Es geht um Dead Drops. Na, also aber weiß jetzt auch keiner. Tote Briefkästen. Aber wo ich das gesehen habe, ich denke so, Dead. Was soll das? Und dann habe ich dieses Foto dazu gesehen, da guckte dann aus einer Ziegelsteinwand so in einer Fuge eingemauert ein USB-Port raus. USB-Stick raus, ja. Ne? So ein Speicherstick. Ja. Der war da eingemauert. Und dann habe ich so gedacht, so, toter Briefkasten, da war was mit so Yps aus meiner Kindheit, wo man irgendwie so Nachrichten in eine Mauer gesteckt hat. Und so da, wie Klagemauer ungefähr, ne? Da werden kleinen Gebete reingeschrieben und gefaltet und in die Ritzen gesteckt. So macht man das jetzt hier mit seinen Fotos. USB-Sticks, die eingemauert werden. Ja, da kannst du ja alles Mögliche anonym drauf ablegen. Ja, das ist irgendwie so, das war beschrieben als anonymer File-Sharing-Offline-Dienst. Ja, ich meine, wenn du da so einen 128-Gigabyte-Port reinhaust und die Leute, die vorbeikommen, die nehmen halt so ein Verlängerungskabel mit, stellen sich eben 10 Minuten an deine Mauer. Ja, und können dann deine Bilder runterladen. Können dann da auch andere Dateien hochladen oder runterladen, je nachdem. Komm, jetzt machen wir mal so eine kleine Höreraufgabe. Ne? Also wer jetzt zuhört, der soll mal in die Kommis reinschreiben, was ihr mit so einem aktiven toten USB eingemauerten Dingsbums. Dead Drop machen würdet. Was würdet ihr machen, wenn ihr so ein Ding da in der Wand seht? Würde uns mal interessieren. Schreibt mal rein und dann reden wir in der nächsten Folge wieder darüber. Ja, würde mich auch interessieren, weil ihr so, ich meine, ihr dürft natürlich auch unsere E-Mail-Adresse als Dead Drop benutzen und uns dann Dateien dazu schicken oder irgendwelche Links zu Dropboxen. Natürlich auch gerne Audiokommentare. Wir teilen die dann ja auch gerne weiter. Nur bitte keine Bombenbauanleitungen. Was man sich vielleicht vorstellen könnte, wären vielleicht so Flugzeugbedienungsanleitungen von Boeing. Oder so kleinen einmotorigen, einsitzigen Maschinen, die auch gerne mal auf Golfplätzen abstürzen. Komm, die Überleitung musste jetzt sein. Wir müssen kurz über Harrison Ford sprechen, der mit seiner kleinen Maschine auf dem Golfplatz Bruch gelandet ist. Ja, ich habe da so wieder die geilen Memes gesehen, wo dann Star Trek abgestürzt ist auf dem Golfplatz mit seinem Raumschiff und wo dann irgendwo auch Chuck Norris irgendwo auf so einem Surfbrett so steht in diesem abgestürzten Haufen da. Ja, Harrison Ford ist nicht viel passiert, soweit man jetzt weiß. Alles gut. Er hat alles überlebt. Gute Besserung von uns. Na, der nächste Indiana Jones, genau, gute Besserung von uns. Und der nächste Indiana Jones Film kann kommen. Hat er schon unterschrieben? Ich glaube nicht. Aber ich hoffe, da kommt noch einer. Komm, einer geht noch. Puh, du, hör mal, ich habe mir die ersten 18 noch nicht angeguckt. Du musst dir mal einen Spaß machen. Kauf dir mal die Bücher. Es gibt so Indiana Jones Bücher. Auch als Hörbuch? Nee. Aber lesen, lesen geht auch. Lesen bildet. Diese analoge Art und Weise, Informationen über die Augen ins Hirn zu transferieren. So, du meinst so aus 26 verschiedenen Kombinationen irgendwelche Wörter und Sätze bilden, um die dann zu einem Kontext zusammenzufügen? Plus Umlaute. Und Kommata. Besserwisser. Du kannst natürlich auf Englisch lesen, da hast du dann keine Umlaute. Dann sparst du dir Buchstaben. Ich bin ja eher so der Typ fürs Digitale. Du kannst mir eher auf ein Kindle packen oder so. Dann kann ich überall lesen, wo ich gerade bin und wann ich gerade Bock dazu habe. Und dann kann ich auch lesen, was ich will. Irgendwann kriegen wir sowieso diesen USB-Port so am Kopf. Ein Dead-Drop im Kopf. Ja, pass auf. Dead-Drop im Kopf. Jetzt kannst du den Bogen dann spannen, ne? Dann kannst du eben halt dich auch mit dem Kopf dann so an die nächste Mauer so anstöpseln und kannst du die neuesten Infos dann hochladen. Ja, muss nur halt bei digital muss halt immer aufpassen, das Ganze muss ja komprimiert werden, weil sonst ist ja auch so ein USB-Stick dann recht schnell voll. Und geil ist ja, die Komprimierungen, die wir ja heutzutage haben, so MP3, M4A, Opus Codec für Audio oder H264 für Video, die machen das ja so gut, selbst so ein MP3 macht das ja richtig gut, dass der normale User da keinen Unterschied zwischen Original und MP3 hört. Aber hast du dich da mal mit so einem Audiophilen unterhalten? Ja, die kaufen ja auch ein Meterkabel für 500 € und meinen, sie könnten dann Unterschied hören zu Klingeldraht. Ja, das kann man auch hören, um Himmels Willen. Also ich bin auch der Meinung, je teurer das Equipment, desto besser der Sound. Bis zu einer bestimmten Grenze. Also ich würde jetzt keine 20.000 € ausgeben. Wobei ich habe mal einen Kumpel gehabt, der hatte Isostaten. Das waren Lautsprecher, die waren so groß wie so eine Zimmertür, aber auch genauso flach. Ach so, diese, ich sag mal, so eine Art Wandlautsprecher, wo so eine Großflächenmembran. So eine Riesenmembran. Und die wird irgendwie so unter Hochspannung gesetzt. Irgendwie so 50.000, 60.000 Volt stehen da drauf. Ja. Das sind so zwei Folien. Und die bewegen sich gegeneinander. Hm. Also waren auch dicke, fette Trafos und fette Kabel dran und so. Und die hatten einen Wumms. Die haben so bei absolut weniger als Zimmerlautstärke. In einem Abstand von 3 Metern haben die dir ein Kribbeln im Bauch verursacht. Durch die Hochspannung? Oh nee, durch den Wumms. Das war ein Bass. Und ich sagte, das war ein Bass. Nein, aber um zurückzukommen. Wähle mich jetzt, ruf mich jetzt an. Ja, der erotische Identitätsabgleich. Um zurückzukommen zu den Komprimierungsverfahren. Lustig ist ja, wir sehen und hören halt immer nur das, was die Dinger übrig lassen. Jetzt hat man mal online gestellt, was die Dinger wegfiltern. Und dann bleibt von Tom's Dinner von Susanne Vega nicht mehr allzu viel übrig. Und Tom's Dinner ist dieser Track, den man genommen hat, um das MP3-Format zu definieren. Ja, beim Fraunhofer-Institut. Genau. Ja, man nimmt ja immer so eine gewisse Basis, mit der man dann arbeitet, und das war eben halt dieses Lied. Und da gibt's halt jetzt ein Video auf Vimeo und da kann man das wunderbar sehen und hören. Ich mach mal kurz an. Guckt mal, ob ihr das hört, was das sein könnte. Ich höre nichts. Ich höre auch nichts. Ah, jetzt. Sphärische Klänge. Als man, wie aus dem Buddha-Tempel. Man kann aber hören, was drin steckt. Pass auf. Ja, also man hört die Geräusche, die weggeschnitten wurden. Ja. Die sind doch noch zu erkennen. Ja. Na, wenn man richtig hinhört, kann man den Song noch erraten. Trotzdem klingt der für unsere Ohren, als wäre er halt... Ja, aber weißt du, was ich bei der Diskussion, die gibt's ja schon seit Jahren, noch nie verstanden habe, wenn einer gesagt hat, ja, so bei 128 kW oder was, ne, Qualität, da hörst du schon keinen Unterschied mehr zum Original. Und dann hast du so Kopfhörer auf und denkst so, dieses ganze Schrubbeln, so dieses Komprimier, dieses Weichgespülte. ich habe das immer ganz klar und deutlich gehört, dass diese ganze Audiodatei einfach matschig wirkte. Und erst so ab 192 kW, dann wurde die Qualität so, dass man sagen konnte, okay, das ist jetzt okay, kann man gut hören. Das ist also die Komprimierungsrate, ne? Genau, richtig. Die man jetzt so von MP3... Wie viel Kilobit pro Sekunde da durchgejagt werden? Ja, ich glaube, das Maximum liegt bei 320 kW. Na, und dann gibt's ja noch diese Abtastfrequenz. Wir jetzt hier tasten mit 48 Kilohertz ab. Und eine CD wird, glaube ich, mit 44.100 Hertz abgetastet. Studioqualität ist mal 48 oder 96 sogar, ne? Ja. Aber die arbeiten noch höher. Ja, da gibt's schon feine Sachen für die Audiophilen. Na, aber man sieht ja, für Otto Normal hat sich das so richtig eingebürgert, aber jeder Tonproduzent, der schlägt immer noch die Hände beim Kopf zusammen und sagt, MP3 ist nichts. Nee, dafür gibt's ja jetzt die anderen Codecs wie Opus. Das eins ist ein offenes Codec und das macht ja richtig, richtig guten Sound. Es gibt ja auch mittlerweile den ersten HD Walkman. Ja, die haben das ja so als Walkman verkauft. Ich meine von Sony. Also im Endeffekt ein HD-Audio-Player, der dann mit speziellen MP3 oder so ähnlichen Dateien verlustfrei komprimierten Dateien bestückt wird. Und dann kann man sich da eben halt ultra mega high fidelity Sound anhören. Auf Kopfhörern. Auf Kopfhörern. Unterwegs. In der U-Bahn, in der Bahn, Flugzeug, Helikopter, Panzer. Mini. Der neue Mini 500 mit Viagra-Pillen im Tank. Fiat 500. Ja. Nicht Mini, Fiat. Ja, also ein Fiat 500, der wie ein Mini aussieht. So, ja, genau. Gerettet. Genau, der neue Mini Fiat 500. Nein, doch, also war eine absolut coole Werbung, wo dann dieser alte Italiener gerade mit seiner Frau. Heißblütigen jungen Italienerin. 60 plus. Die Viagra-Pille einschmeißen möchte, diese dann aus dem Fenster versehentlich rausfliegt, durch die Dachrinne in den Tank eines Fiat 500 und dann. Also, plöpp. Ja, plöpp. Und dann hast du auf einmal ein Mini-ähnliches Kraftfahrzeug da stehen. Ja. Der Mini in Maxi. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, das war kein Viagra, das waren Steroide. Nee, dann wäre da ja wahrscheinlich irgendwie ein Panzer draus geworden. Ja, genau. Hätte vorne noch ein Rohr. Nee, das Rohr kriegt er vom Viagra, also waren doch Steroide. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Naja. Wir müssen übrigens noch was zu unserer letzten Folge sagen. Da hatten wir, oder hattest du ja darauf hingewiesen, dass... WhatsApp am Rechner nur auf Chrome funktioniert. Ja, das war zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ist noch Opera und ich glaube Netscape hinzugekommen. Wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben. Ja, es können jetzt mehr Leute benutzen. Ja, machen ja sowieso schon viel mehr Leute, weil irgendwie so immer weniger Leute nutzen Facebook. Ja, besonders viele Jugendliche. Ja, die sind sowieso alle weg. Ja, seit Mama und Papa alle bei Facebook sind und Oma und Opa auch noch und Tantchen und Onkel und wer nicht auch immer alles. Alte Leute Facebook. Haben die sich gesagt so, what the fuck? Ich gehe hier mal weg, wa? Alter, ich bin weg. Ja, und wo sind sie jetzt? Alter, ich bin Snapchat, ey. Genau. WhatsApp, Snapchat, Instagram. Kick. Clever. Der Textilskandal. Und Junau. Und Junau. Ja, Junau. Junau ist auch echt so ein Phänomen. Müssen wir jetzt schon über Edati reden? Müssen wir überhaupt über Edati reden? Später. Okay. Junau. Junau. Junau. It's your turn. Ja. Also, hast du schon mal drauf geguckt? Einmal ganz kurz. Ja, ich also, auch. Ja, jetzt, ich habe auch die, schon mal so 5 oder 6 angeklickt. So, na, ich habe, wo die Berichterstattung kam, habe ich mir natürlich mal direkt die Seite angeschaut. Klar, guckt man sofort mal drauf. Und ja, Herr Edati. Ja, Herr Edati. Ich hab nur aus beruflichen Zwecken auf die Kinderpornos geguckt. Das ist doch echt. Ja, ich meine, Pornografie ist das nicht, aber was ist das? Warum kann man bei denen so live ins Kinderzimmer gucken? Ja, das muss das sein? Also als Eltern der absolute Horror, würde ich sagen, oder? Ich meine, wir hatten ja früher CB-Funkgeräte. Da konnten wir ja auch live aus dem Kinderzimmer senden. Ja, aber das ist was anderes, als wenn du gucken kannst. Ist weniger als gucken, ne? Und weißt du, was mir wirklich irgendwie fehlt? Und du kannst ja weltweit gucken. Ja. Weißt du, so Kinder und Jugendliche, die brauchen heutzutage relativ früh eine Medienerziehung. So zu einer Medienerziehung gehört eben halt auch dazu, den klar zu machen, was die da eben halt tun. Und die machen sich da alle überhaupt gar keinen Kopf irgendwie drum. Es sind ja nicht nur die Freunde. Also jetzt, dass du sagst, okay, ich teile meinen Stream mit meinen 5 besten Kollegen, die ich jetzt in der Gruppe zusammengefasst habe. Nee, da kann ja jeder drauf gucken. Da kann jeder gucken. Jeder perverse. Da kann jeder Lüstling. Ich find das insofern jetzt im Endeffekt die Diskussion schade, weil so ein Portal ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Ne? Das hat Potenzial, auf jeden Fall. Er war ja mal als Musikerportal geplant, was sich dann eben halt zu so einem Jugendportal entwickelt hat. Und jetzt erstmal einen Stream senden zu können live. Und dann hast du ein Chatfenster dabei, wo du live noch mit den Zusehern chatten kannst. Ist ja erstmal cool. Ne? Wir sollten auch die nächste Folge machen wir auch live bei Junior. Ach du lieber Gott. Ja, aber da geht ja nicht, weil wir sind ja FSK 18. Geht ja nicht, da kannst du nicht machen. Ach so. Nee, das geht nicht. Ne? Kann man das da nicht einstellen? Weiß ich nicht, glaub nicht. Bestimmt. Nee, da gibt es ist ja so ein Häkchen setzen. Ne? Also es wird ja noch nicht mal moderiert. Also wenn du so Portale wie damals Knuddels oder so, war doch eine ganze Zeit lang auch so in. Da hast du wenigstens so eine Art Channel-Moderatoren gehabt, die so halt Gröbste rausgefiltert haben. Ja, mal geguckt, wenn einer dann so über die Stränge geschlagen hat, dann hat eins auf die Finger gegeben und war der auch mal schnell deaktiviert. Und dann hast du wenigstens so eine einigermaßen Filterung drin gehabt. Aber wenn du jetzt so ein Portal hast, was so wirklich sich so selbst verwaltet, dann hast du so diese anarchischen Strukturen. Und dann gibst du so Leuten wirklich freie Fahrt und das kann irgendwie nicht sein. Ja, ob das jetzt Kontrolle von der Firma Junau sein muss oder ob das, wie du schon sagst, Medienerziehung, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Die Medienerziehung ist da in dem Bereich wirklich wichtiger, weil. Aber wie willst du die denn erziehen? Bis so ein Programm in so einer Schule, also so ein Inhalt in der Schule zusammengestellt ist, zu einem Programm gebündelt wurde, um das vermitteln zu können, vergehen ja 4 bis 6 Jahre. Also das Problem ist. Die arbeiten ja heutzutage noch mit Dokumenten aus Word 98 oder so. Das Problem ist, glaube ich, in dem Bereich. Erstmal hast du eine super schnelle Entwicklung. Und dann hast du Leute, die jetzt den Lehrauftrag haben, die teilweise überhaupt nichts mit dem Metier zu tun haben. Die sind einfach viel zu alt dafür. Ja. Die wissen ja noch nicht mehr, was überhaupt das Internet ist. Für die ist das Internet eine kleine schwarze Kiste mit einer roten Leuchtdiode drauf. Und wenn die Kiste runterfällt, ist das Internet kaputt. Ja. Und die Eltern eben halt genauso. So. Und jetzt macht das Kind eben mal die Entwicklungszeit durch. Und jetzt sagst du als Elternteil immer, ich habe das Recht, dir bis zum 18. Lebensjahr quasi zu verbieten, dass du dich da irgendwie im Internet präsentierst, dass Fotos von dir gemacht werden oder etc. pp. So, das Kind geht aber dann schon mit 8, 9 Jahren hin und setzt sich, ohne dass du das weißt, vor eine Webcam und fängt einfach an. Und da, glaube ich, muss man als Elternteil einfach auch akzeptieren, dass es solche Medien eben halt gibt, dass die im Alltag Verankerung gefunden haben, dass man die auch nicht vollständig ausblenden kann, bis das Kind 16 oder 18 Jahre alt ist und dass man da einfach relativ früh das Kind, ich sag mal, eine Sensibilisierung mit auf den Weg gibt. Nach dem Motto, du kannst es machen, das ist ja per se erstmal nicht schlecht, nur beachte das und das. Na, gehe damit so und so um und sei dir bewusst, was du da machst. Das Internet vergisst nichts. Ja. Und wenn so ein Kind da so eine Sendung macht und was weiß ich, was es da macht und dann irgendwann mal eine Bewerbung schreibt und wird da gegoogelt und man findet dann das dementsprechende Video. Also es ist schon sehr, sehr gefährlich, was da so machbar ist. Und aber gibt ja nicht umsonst, gibt es ja für Filme dieses FSK 16, 18 und so weiter. Ja, ich weiß nicht, man muss irgendwie die Konsequenzen seines Handelns überblicken können und das können Kinder in dem Alter einfach noch nicht. Da sind die Eltern eben halt stark gefragt. Und ich persönlich finde, klar, per se jetzt erstmal in dem Alter einen freien Internetzugang geht gar nicht. Du meinst jetzt nicht, du redest jetzt nicht die ganze Zeit von den Eltern, wo beide arbeiten gehen, die sich um das Kind kümmern müssen. Du musst, wenn du so eine Konstellation hast, dann darf natürlich nicht in der Zwischenzeit das Kind da freie Hand haben. Deswegen, das meinte ich ja gerade. Du kannst nicht per se sagen, also das Kind hat jetzt einen freien Internetzugang, kümmere ich mich nicht weiter drum. Da hat ein Kind nichts dran zu suchen, meiner Meinung nach. Und dann musst du, wenn du das Kind ranführen willst, dich als Elternteil auch daneben setzen und sagen, okay, komm, jetzt machen wir mal gemeinsam. Na, dann hast du ja eine Kontrolle wenigstens darüber. Und auch nur bis zu einem bestimmten Alter, weil ja, natürlich, die sind auch nicht dumm, die können auch ihren Browserverlauf löschen und spätestens, wenn die in der Pubertät ihr Smartphone kriegen, musst du deine Arbeit geleistet haben. Da habe ich doch letztens irgendwo gehört, da sollte einer, da hat ein Elternteil oder haben die Eltern das Kind bestraft, es soll abends, bevor es ins Bett geht, sein Smartphone abgeben. Und es hat auch brav jeden Abend vorm zu Bett gehen sein Smartphone abgegeben. Und so nach einem halben Jahr haben die Eltern festgestellt, dass dieses geschickte Kind sein altes Smartphone abgegeben hat und mit dem neuen trotzdem noch schön am WhatsAppen war. Cleveres Kerlchen. Ja. Ja, aber ich sag mal, so raffiniert sind die, ne? Und mal ehrlich, ich sag mal, jeder von denen rennt mittlerweile mit so einem Smartphone rum und wenn du dem das nur mal abends wegnimmst oder so, lief vielleicht noch ein zweites rum und auf dem Schulhof hat jeder eins. Ja, und dann, wenn er eben halt keins hat, dann guckt er bei dem anderen noch mit drauf. Wird eins abgezogen. Ja, muss nicht sein. Nein, das soll nicht sein. Dann hat die Erziehung völlig versagt. Ja, in manchen Städten ist das ja so, oder in manchen Stadtteilen. Leider. Aber, wie gesagt, Tonus ist einfach, man sollte die Kinder einfach bewusst darauf vorbereiten. Und ich denke mal, es wird in Zukunft auf jeden Fall noch viel, viel, viel wichtiger, dass so Typen wie der Herr Edati eben halt kein freies Feld haben. Aber jetzt müssen wir uns mal eben darüber unterhalten, über die Bestrafung. Geht doch gar nicht. Der hat ja gar keine Strafe gekriegt. Ja. Der sollte ja nur spenden. Ja, ich habe einen Fehler, oder wie hat er das ausgedrückt? Na, ich habe einen Fehler gemacht, aber zugeben wollte er es nicht. Und dann hat er gesagt, 5.000 Euro oder was sollte er an Kinderschutzbund zahlen und kommt jetzt da irgendwie. Die haben dann dankend abgelehnt und haben gesagt, ja, deine Kohle wollen wir nicht. Ohne Vorstrafe cool, sollte er da rauskommen. Was ich sehr cool finde übrigens. Ja, mal ehrlich, geht doch wohl gar nicht. Wenn du irgendwo einen Musiktitel runterlädst oder so, ne, und kriegst eine Abmahnung, dann kriegst du mehr Strafe obendrauf als so einer. Also meines Erachtens läuft da irgendwie, glaube ich, was schief und dass die den Eindruck haben, sehr, sehr viele. Ja, Recht sprechen und Recht haben. Ne? Vor Gericht sind wir alle gleich. Wobei, wir reden ja nun mal von einem Politiker, der eine gewisse Vorwelt. Wenn das alles so gewesen ist, wie das in den Medien geschildert wurde, ist es auf jeden Fall zu verurteilen. Mich wundert ganz erbärmlich, dass dieser Herr Edati, der ja nun mal auch in diesem NSA-Untersuchungsausschuss war, zu einem sehr, sehr unglücklichen Zeitpunkt dieser Sache bezichtigt wurde, obwohl man das ja schon viel, viel länger wusste. Was, wenn er das getan hat, so wie es geschildert wurde, absolut, bin ich absolut dagegen. Nur mich interessiert, warum ist er gerade zu diesem Zeitpunkt verraten worden? Warum sind die Sachen da geleakt, als der im NSA-Untersuchungsausschuss mal so ein bisschen Druck gemacht hat? Wer wollte den da weghaben? Das sind die Fragen, die man sich stellen sollte. Man sollte sich nicht fragen, oder man soll sich schon fragen, ist er gerecht bestraft worden, klar. Aber man sollte sich nicht ablenken lassen von den Medien, von diesen Mainstream-Medien, die einem wieder mal versuchen, irgendwo abzulenken von dem, was eigentlich Thema ist. Ja, es ist ganz schönes Glatteis, so wo man dann anfängt zu argumentieren, ne? Ja. Weil ich sag mal, die Art und Weise, was er da sich eben halt geleistet hat, so schwerwiegend ist, dass man da mit anderen Themengebieten schon gar nicht mehr irgendwie großartig argumentieren kann. Wird schwierig. Ne? Weil man da so drauf getrimmt ist, ne? Ja, auch, ja, ne? Ja. So, das ist klar, ist absolut nicht gut, wenn. Ja, weil wenn du jetzt so sagst, so, ja, es wäre in den Raum gestellt, vielleicht hat ja einer nachgeholfen, ne? Bei der Person, die dann eventuell da mal Druck ausgeübt hat. So, aber ist er dadurch weniger schuld, ne? Nein, also die Schuld also das ist trifft immer so, ihn auf jeden Fall. Das schwingt immer so mit bei solchen Diskussionen, da finde ich immer total grauselig. Klar, ich sag mal, kann man unterstellen, ne? Die Welt ist schrecklich und grausam, ne? Und da muss man. Wobei, wie gesagt, ich bin ja absolut der Meinung, ne, wenn dem so ist, was in den Medien steht. Ja, aber mal ehrlich, ich sag mal, du hast in Deutschland der, ich bin nicht der Pegida-Mensch, der sagt hier, wir reden von der Lügenpresse, sondern es werden natürlich Nachrichten auch lanciert. Ne? Du kriegst eben halt nicht die komplette Bandbreite mit. Ich persönlich kriege eben halt sehr, sehr stark immer durch die fotojournalistischen Themen mit, weil ich sag mal, die Themen, die da abgebildet sind, wo findest du die in der Bandbreite in den üblichen Medien? Ich sag mal, wenn du dir eine Zeitung kaufst, dann sind da, ich sag mal, ein großer Beitrag mit ein, zwei Fotos bebildert. Mehr ist da nicht. Wenn du dir ein Magazin kaufst, dann hast du eben halt 5, 6, 7 Bilder bei einem großen Leitartikel oder so mit eingebaut. Das war's. Wenn so ein Fotojournalist aber von irgendeiner Tour zurückkommt, dann hat er da ein paar hundert Bilder, die auch eine ganz intensive Geschichte erzählen. Und die findest du in den herkömmlichen Massenmedien überhaupt nicht. Die findet einfach praktisch nicht statt. Und dadurch natürlich auch nicht in den Köpfen. Und dann bist du eben halt in einem Bereich, wo du dann eben halt als Rezipient nicht diese Klarheit hast. Du hast nicht die vollkommene Information bekommen. Nochmal, gerade wo du beim Thema Fotojournalismus bist, gibt es irgendwas Neues zum Thema Eichhöfer? Im Moment leider noch nicht. Also klar, das ganze Ding ist gefundet, läuft glaube ich auch noch so einige Tage. Wie viel habe ich jetzt gar nicht im Kopf? Jetzt muss man erstmal abwarten, bis dieses Crowdfunding wirklich abgeschlossen ist. Und der Esma Eichhöfer hat ja schon gesagt, also die Gerichtstermine stehen ja noch aus. Und da muss man einfach mal schauen, wie dann in den nächsten Instanzen entschieden wird. Und da gucken wir auf jeden Fall mal mit einem interessierten Auge drauf. Vor allen Dingen, wie es dann vielleicht nach der nächsten Instanz weitergeht. Weil wenn beide Parteien willig sind, dass bis zum obersten Gremium hoch, und ich glaube, das ist in dem Fall das Bundesverfassungsgericht, da durchzufechten, dann wird es da, denke ich mal, noch über einen längeren Zeitraum ziehen. Ja gut, okay. Aber es gibt ja nicht nur Esma Eichhöfer, wo es jetzt in Punkte Fotojournalismus interessant ist. Jeder, der sich so für Fotojournalismus interessiert, der sollte sich vielleicht mal einen schönen Termin notieren. Und zwar findet jedes Jahr Anfang September in Perpignan in Frankreich die Visapoli Marsch statt. Und zwar ist das Fotofestival um Fotojournalismus, ist auch für jeden kostenfrei besuchbar und kann man durch diese zeitliche Lage perfekt mit einem schönen Sommerurlaub noch verbinden. Hat das irgendwas mit dem WordPress-Foto zu tun? Ja, nicht direkt, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das im Rahmen dann irgendwo noch auf einer Veranstaltung irgendwie veröffentlicht wird. Also gezeigt wird da alles, ja. Ne? Also du, im Endeffekt gestaltet sich das so, die Visapoli Marsch findet über die Stadtfläche von Perpignan statt. Und Perpignan hat einen schönen, wunderschönen alten mediterranen Flair. Und da hast du dann jede Menge alte Gebäude, unter anderem so ein altes Kloster, was dann mal umgebaut wurde. Und das ist alles Ausstellungsfläche. Und du kannst als Besucher jede Ausstellung frei besuchen. Und in der ganzen Stadt tummeln sich über diese Veranstaltungsdauer jede Menge Fotojournalisten, die Rang und Namen haben. besonders im Café de la Poste, das ist so mitten in der Stadt gelegen. Das ist der absolute Treffpunkt. Ich glaube, das Café hat auch nur eine Stunde am Tag geschlossen. Und dann kannst du da trinken, du kannst essen und dann musst du morgens irgendwie um 5 Uhr einmal das Café verlassen. Und da rät dir dann jeder Fotograf immer, pass auf, schnapp dir einfach um kurz vor 5 noch eine Flasche Wein. Dann holst du eben beim Bäcker frische Croissants und Baguettes und eine Stunde später hat das Café wieder auf und dann kannst du da weitermachen. Und ja, wie gesagt, ist eine wunderschöne Anlauffläche. Da kann man jede Menge berühmte Gesichter auch mal live kennenlernen durch Zufall. Es gibt öffentliche Plätze, wo dann abends Diashowen stattfinden. Und ich sag mal, von der Bildauswahl geht's da eben halt um Fotojournalismus. Also nichts für weiche Gemüter. Man sieht da jede Menge Leid und Elend. Aber, glaube ich, die fantastischsten Geschichten, die man überhaupt dann auch mal sehen kann. Du warst also schon mal da, entnehme ich deinen Worten. Ich war letztes Jahr. Du klingst das erste so begeistert. Mal da. Ja, ja, sagen wir mal so, ich war mit meiner Frau da, meine Frau war absolut, die hat sich hinterher verabschiedet, hat gesagt, jetzt kann ich mir nicht weiter anschauen, weil das sehr, sehr herbe Themen waren. Besonders viel Kriegsberichterstattung. Aber wenn man sich die Bilder dann eben halt einmal anschaut, sieht man die Bilder, die man in den Medien nicht gesehen hat. Und dann bekommt man mal einen Eindruck davon, wie hat es denn in der Ukraine ausgesehen, wo die Aufstände da gemacht haben, wo die sich da auf diesem einen Platz da versammelt haben. Und den Maidan. Ja. Man sieht, wie irgendwie, keine Ahnung, in Afrika irgendwie ein Volksaufstand wieder war, wo die sich alle gegenseitig abgemetzelt haben oder keine Ahnung, wie eine Terroristenorganisation da gerade irgendwie wieder was fabriziert hat. Das sind dann Bilder, die sind zu hart für die Presse. Die sind, ja, mittlerweile sind die zu hart für die Presse. Die werden nicht mehr gerne gezeigt. Jetzt ist das, weil der Pressekodex sich verändert hat oder weil die Bilder sich verändert haben? Nein, sind die Fotografen draufgängerischer? Sind die reißerischer, die Bilder? Die zeigen das, wie es wirklich war. Also das heißt, wenn du eben halt eine kriegerische Handlung hattest, dann siehst du da eben halt auch tote Menschen liegen. Und das hast du in der Presse mittlerweile kaum noch. Kauf dir eine Zeitung, wann hast du da das letzte Mal irgendwie eine Leiche liegen sehen in einer provokanten, ich sag mal, Aufnahme? Wie hieß die? Lindsay, die sich so in Abu Ghraib so daneben gestellt hat und so gepostet hat. Weiß ich jetzt gerade. Ja, egal, da war die letzte Leiche. Wie groß ist Perpignan? Ich habe jetzt leider keine Einwohnerzahl in der Stadt, im Kopf, aber ist eine große Stadt. Konnte man das zu Fuß bewegen? Ja. Also die Ausstellungen beschränken sich so auf den Stadtkern. Und da gibt's dann eben halt eine wunderbare Webseite, da sind alle Locations aufgelistet. Man sollte sich da einfach mal so 2-3 Tage Zeit nehmen, im Internet genau recherchieren, wo es da was gibt, was es da zu sehen gibt. Und wer da in der Nähe ist, der sollte sich auf jeden Fall mal dahin begeben und mal einen Tag da verbringen. Also da kann man auch sehr, sehr gut essen und einen schönen Tag verleben, kann da noch so ein bisschen Kultur mit verbinden. Aber ist auf jeden Fall ein Event, was man besucht haben sollte, wenn man sich da irgendwie für den Bereich interessiert. Ne? Aber bringt ein bisschen Mut mit. Aber ich persönlich bin da rausgegangen und habe gesagt, okay, hat mir wirklich was gebracht. Ja, also sind so ungefähr von hier aus 1240 Kilometer, kann man das auch mit dem Fahrrad machen. Braucht man natürlich ein ziemlich wartungsarmes Fahrrad. Da fliegen aber auch diverse Billigfluganbieter hin. Und wenn man sich da rechtzeitig um ein Zimmer oder so bemüht, dann kommt man da irgendwie auch unter. Ja, oder man fährt halt mit dem wartungsarmen Fahrrad durch die Gegend. Solarbetrieben. Nee, so ein Tretfahrrad aus Stahl mit einem Riemenantrieb statt einer Kette und wartungsarm halt dadurch für. Fährst du noch Fahrrad? Mit Dreigangschaltung. Ich würde gerne wieder Fahrrad fahren. Ja, als ich in Irland war, war ich in so einem Fahrradgeschäft und habe mir da ein Fahrrad angeguckt für 400-500 Pfund und habe in meinem Leben noch nicht so ein schönes Fahrrad gehabt. Also richtig schön, schnell, ohne viel Aufwand, ohne viel Muskelkraft habe ich da Speed drauf gekriegt. Ich würde gerne wieder Fahrrad fahren wollen, ja. Ich habe ja. Aber nicht so eins mit 21 Gängen. Nee, weißt du, wo ich mittlerweile gelandet bin? Vor 2-3 Jahren. Beim Hollandrad. Eine Gazelle. So ein Aue Hollandsfietz. So, Hollandfietz. Also total gemütliches Fahren, total. Fietz, also ich hab vorher immer so Mountainbikes gehabt, so Trekkingbikes, Mountainbikes. Kriegst du doch Nackenschmerzen. Und vor. Ja, weißt du, wenn du dann älter wirst, dann merkst du ja irgendwann, das hast du hier mal ein Zimperlein und da mal ein Zimperlein. Und du willst eigentlich vielleicht eine gewisse Strecke nur ganz mal gemütlich fahren und so richtig möglich ist es eben halt nicht. Und irgendwann bin ich dann eben halt mal auf so einem Hollandrad so durch die Gegend gedüst. Ich denke so, boah, das ist ja toll. Du sitzt gerade drauf. Schön aufrecht. Richtig dicker, so ein fetter Sattel. Hast du Leder- oder Gelsattel? Das ist ein Gelsattel. Ne? Und so richtig schön weich gepolstert. Und du kannst dann mal 20, 30 Kilometer mal locker am Stück fahren. Ich empfehle ja so einen Ledersattel. Ledersattel und dann vorher, du weißt, wie das im Krieg mit den Stiefeln gemacht wurde, wenn die nicht passten, ne? Da wurde rein uriniert. Genau, ne? Ledersattel. Den vorher schön nass machen und dann mal so 60 Kilometer fahren. Das kann man schon so machen. Nun, dann ist es halt kacke. Ich sehe, ja, mal ehrlich, ich sehe dich dann schon so an der nächsten Parkbank, so erstmal auf den Sattel am urinieren. Und da hättest du ein Problem mit. Wenn ich auf meinem Sattel urinieren würde. Und jetzt so was völlig anderes. Ja, was hältst du denn von diesen neumodischen Rentnerrädern? So mit Elektroantrieb. Ach so, diese Pedelecs. Ja? Die sind mir zu schnell. Die Dinger sind saugefährlich. Ich höre die jetzt mittlerweile immer. Ne? Hört man ja nicht. Ja doch, die haben ja so eine gewisse Übersetzung und dann hörst du immer dieses Getriebe. Wenn es zu spät ist, wenn sie so 30 Zentimeter hinter dir auftauchen. Und hast du mal gemerkt, also vorwiegend Rentner haben diese 2.000 Euro Fahrräder und dann kommt so ein 70-80-jähriger Rentner mit gefühlten 60 Stundenkilometern durch eine verkehrsberuhigte Zone gebrettert. Ohne Helm und ohne Kontrolle über sein Vehikel. Boah, ich finde die saugefährlich. Ist schon heftig. Ich weiß nicht, hat ja auch nicht mehr viel mit Fahrradfahren zu tun. Ne? Ich glaube, die brauchen auch so ein Kennzeichen dran. Also die musst du schon Haftpflicht versichern. Und ja, aber nur die vollautomatisch fahren. Die man tritt und die haben dann so eine Motorunterstützung. Ja, die, glaube ich, brauchst du nicht zu bezahlen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, ehrlich, das hat doch. Aber die kosten auch so 3.500 Euro, so Dinger, wenn du was Vernünftiges haben willst. So aus deutscher Produktion oder so, bist du 3.500 Euro. Ich kenne ein Pärchen, die haben sich letztens so 2 Bikes angeschafft, ne? Mhm. Mal eben so. Aber schon geile Qualität. Aber ich weiß nicht. Also wenn, dann möchte ich auch was tun. Also jetzt die komplette Arbeit wieder da abzugeben, ich meine, da kannst du dir auch einen Roller oder sowas kaufen. Das hat doch keinen Sinn. Ja, oder so ein Rollator mit Hilfsmotor. Ja. Der zieht dich dann hinterher. So wie auf Skiern. Ja. Ja, aber weißt du, welche Bikes... Kriegst du so Rollerblades untergeschnallt und dann stellst du dich hinter den Rollator und machst so... Weißt du, welche Bikes ich total geil finde? Da habe ich mein Erlebnis gehabt in Berlin. Berlin am Alex. Nachts. 11:30, 12. Und. Nachts? Ja. Wir waren essen. Früh abends. Zu Berliner Zeit ist das früh abends. Naja, und so auf dem Weg Richtung Hotelzimmer hörte ich auf einmal so ein Bom, Bom, Bom, Bom, Bom. Und das kam immer näher. Jetzt denkst du ja so im ersten Moment, du hast so diese Assoziation. Oder so ein Ding. Da kommt jetzt gleich ein Golf um die Ecke. Denkst ja so, als Ruhrgebiet, da kommt jetzt gleich ein Golf um die Ecke. So Fenster runter. Und dann weißt du, war gucken, aber nicht. Nee. Es war ein Fahrrad. Und dann wurden meine Augen immer größer, weil dieses Fahrrad war dann in Überlänge konstruiert. Also ein enormer Radabstand. Und vorne war ein riesiger Lautsprecher installiert, mit Autobatterie und Verstärker. Und der Typ fuhr dann um 23:30 nachts am Alex vorbei mit seinem Fahrrad. Faszinierend. Sowas siehst du nur in Berlin. Ja, das ist schon cool, ja. Ja, überhaupt so, gibt ja abgefahrene Bikes. Ich habe in Lübeck habe ich Bikes gesehen. Die hatten Formen und Längen und Räderkombinationen, vorne groß und hinten klein und geile cool. Dinger, ne? Ja. Die haben sich da getroffen, die Jungs, und haben dann da vor dem Holstentor gestanden. War schon echt mega cool. Ja, vor allen Dingen, ich kenne nicht jetzt die ganzen Namen von diesen Modellen, die haben ja so ganz spezielle Lowrider. Ja. So wie alte Shoppers so aufgemacht, ja, ja. Und die sind total kultig. Ich glaube auch gerade so in Berlin und so, da gibt's ja so eine richtige Szene da um das Ganze. Und dann die Lackierungen und Felgen, die da drauf haben, und dann irgendwelche Kugeln an den Felgen und so weiter. Ja, also da gibt's echt die tollsten Varianten. Aber guck mal, das hat wenigstens noch mal mit Fahrradfahren zu tun. Ne? Ich sag mal, da steckt nicht nur Muskelkraft rein, um erstmal so einen 500 Watt Lautsprecher durch die Innenstadt dazu zu fahren. Ne? Ist doch toll. Und das nur, um andere Menschen aus ihren Schlaf zu reißen. Ja. Ja, lustig wird's dann eben halt, wenn dann so 3, 4, 5 von den Dingern durch die Straßen fahren und die sich dann noch synchron zusammenschalten. Geht ja auch heutzutage über Bluetooth oder WLAN oder so. Haben die damals schon bei der Love Parade gemacht. Na, dann sind ja diese Trucks da, so auf der Straße 17. Juni da. Über Funk. Ja, ja. Und dann kam quasi hinter aus allen Trucks das Gleiche, was dann in der Mitte quasi vom DJ gemixt wurde. Fantastisch. Übrigens wurde jetzt letzte Tage wieder so ein Aufruf veröffentlicht, diesen Sommer doch wieder eine Love Parade in Berlin zu veranstalten. Ja. Was sagst du denn zu dem Thema? War doch jetzt auch irgendwie, dass die Gerichtsverhandlung zu dieser Love Parade, die in Duisburg in die Hose gegangen ist, die wurde vertagt? Ich habe die Diskussion leider gar nicht mitgekriegt. Leider. Muss ich mich mal aufgrund irgendwelcher falschen Gutachten, oder der Gutachter wäre befangen gewesen oder irgendwie sowas, habe ich doch da gelesen. Aber wie ist da deine Meinung? Ist eine Veranstaltung prinzipiell schlecht, weil auf einer durch den Organisator verursacht so eine Geschichte passiert ist? Darf deswegen so eine Veranstaltung nicht mehr stattfinden? Der Veranstalter wird ja auch wechseln. Ja, deswegen meine ich ja. Ne? Die Veranstaltung selber wird dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr Love Parade heißen dürfen. Da gibt's auch irgendwelche Rechte. Ja, die hat ja irgendjemand. Damals lagen sie eben halt bei McFit. Ne? Und ob die jetzt da noch liegen, weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Aber prinzipiell ist eben halt die Frage. Es ist ja immer diese Frage nach diesem Rave-Umzug. Ja, aber gibt's da noch die Nachfrage? Ist halt die Frage, ne? Es gibt ja diese Paraden noch. Die gibt's ja faktisch noch. Nur, ja, aber wirst du jemals wieder diese Größe erreichen können, wie du es mal hattest? Nee, selbst die Love Parade an sich war ja nicht, die hatte mal eine gewisse Hochzeit gehabt. Und dann war die weg. So, und jetzt ist auch die Zeit für die Love Parade vorbei. Jetzt kommt halt was Neues. Jetzt kommt halt eine andere Parade. Aber Aber ich meine so die Art und Weise der Umsetzung. Ohne Techno und ohne Pillen, vielleicht mehr mit Reggae und Statement drunter. Mit Reggae und Gras oder so. Die, was jetzt kein Aufruf zum Drogenmissbrauch sein sollte. Aber da gab es doch wiederum den Summer Jam oder so, der war doch immer so verschrien. Ja, in Köln, wo dann irgendwie. Das war dann Reggae-mäßig, glaube ich. Ja, aber das war kein Move. Ne? Der ganze Fühlinger See irgendwie gefühlt von 1 Million Polizisten abgeriegelt ist und alles, was rein und raus fährt, wird erstmal an die Seite gewunken. So, du hast vor 4 Tagen gekifft, du bist nicht verkehrstüchtig. Aber so ein Move, meine ich, gibt's doch immer noch in der Schweiz. Ich meine, da gibt's noch die Street Parade. Ich wüsste zumindest nicht, dass die nicht mehr stattfindet. Ich weiß es nicht. Wir haben in Deutschland doch eine Bewegung. Pegida. Unsere Love Parade ist jetzt Pegida. Islam, ich weiß, der Vergleich hinkt. Weißt du eigentlich? Die singen wahrscheinlich auch nicht die Internationale. Weißt du eigentlich, dass jeden Montag um 17 Uhr in Düsseldorf immer noch die Dügida stattfindet? Haben die das immer noch nicht kapiert? Nee. die sind immer noch dran. Und dann steht da immer auf den ganzen Schildern da von der Rheinbahn, so, aufgrund einer Großdemonstration werden die Busse und Straßenbahnen weiträumig um den Hauptbahnhof herumgeleitet. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Reiseplanung. Bitte benutzen Sie die S-Bahnen oder U-Bahnen, um Ihr Ziel zu erreichen. Wir danken für Ihr Verständnis. Kommt das also gut? Irgendwie muss doch jetzt langsam mal Pegida, Lügida und wie sie alle heißen, die müssen doch jetzt mal echt wieder nach Hause gehen. Die haben es, glaube ich, immer noch nicht kapiert. Sind da immer noch so viele in Dresden? Ich verfolge die ganze Sache. Ja, aber guck mal, da sind wir schon wieder bei der Mediengeschichte. Ne? Das ist irgendwie nicht mehr so richtig so up to date. Das heißt, das findet in den Medien praktisch gar nicht mehr statt und du weißt gar nicht, wie sieht das denn jetzt gerade aus? Guck mal, Düsseldorf. 6 Wochen sind rum. Ja. Ja, und dann kriegst du jetzt nur in Düsseldorf, ich weiß nicht, wie ist es bei euch in der Stadt? Ihr könnt es ja mal in die Kommis schreiben. Guck mal jetzt wieder hier. Wir müssen ja ein bisschen auffordern, mitzumachen. Ne? Wie sieht das bei euch aus? Gibt's die Dinger noch? Schreibt mal rein. Würde uns mal interessieren. Weil wenn das schon nicht in den Medien passiert, dann eben halt bei uns in den Kommis. Genau. Meinungsfreiheit für alle. Und wenn ihr Fragen habt, dann natürlich auch ab in die Kommentare. Sag mal, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 22 Uhr. Okay, dann können wir ja noch 1,5 Stunden. Ja, wir haben noch 90 Minuten Zeit. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir sind bei 1,25. 1,25, ja, komm, dann müssen wir uns jetzt so langsam, aber sicher auf den Abschied vorbereiten. Ja, wir wollten ja heute keine 3,5 Stunden Sendung produzieren. Nein, wir wollten ja heute bei 90 Minuten bleiben. Und jetzt habe ich mir meine Taschentücher nicht parat gelegt. Das ist doch immer so ein trauriger Moment, wenn es langsam dem Ende entgegengeht. Wein doch nicht, kleiner Christian. Wein doch nicht. Dabei haben wir heute wieder so viele traurige Themen dabei gehabt. Na, Leonard, wir vermissen dich. Ja, live long and prosper. Genau, live long and prosper. War ja sein Credo. Eigentlich werden jetzt bestimmt die Verkaufserlöse von seinen Bildern und Fotobüchern und so enorm steigen. Und sämtliche Literatur über ihn und sämtliche DVDs wahrscheinlich auch wieder. Hast du irgendwas auf eBay gestellt? Ich habe leider keine Sammlerboxen oder so. Da könnte ich jetzt richtig Geld mitmachen, ne? Ja, das ist halt, wenn man kein Fan ist, ne? Ja, wenn man nur so Gucker ist. Man muss jetzt schon investieren in die, die bald abkratzen. Genau, wer steht als nächstes da so auf der Liste? Direkt jetzt schon mal alles bei eBay kaufen und dann ein also bisschen horten. Schauspieler aus den 60ern raussuchen, die noch leben. Große Schauspieler. Große Schauspieler. Kräftig einkaufen. Und schon mal alles vorbereiten. Gibt's noch lebende Nazi-Größen? Ach du lieber Gott. Hoffentlich nicht. Nur Neonazis. Ja. Jede Menge Pegida-Anhänger. Also ab in die Kommis damit. Jo, und sonst sowieso, schreibt doch mal, wie euch die Sendung gefallen hat, im Gegensatz zur letzten, die halt dann doch etwas länger war. Genau. Da sind kurzweiliger. Genau. Na, und wenn er viele Kommis schreibt, dann können wir das auch in die nächste Sendung einbauen. Genau, wir nehmen euch damit auf. Genau. Und Fragen beantworten wir auch in der Sendung. Ja. Ja, also live einwählen. Ihr könnt uns anskypen. Ja. Macht das. Dann müssen wir ja veröffentlichen, wann wir dann. Ah, dann machen wir schon. Und dann müssen wir streamen und so. Da muss man uns ja live hören können. Da wird uns schon was einfallen. Ja, ja, Technik. Es war ein wunderbarer Weichspüler. Danke, Björn. Danke, Christian, und danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Tschüss.